32. Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Ziehe dich zurück und strebe, dir selbst anzugehören. Ich forsche nach dir und frage die Leute, welche aus deiner Gegend kommen, geflissentlich aus, was du tuest, wo und mit wem du lebest. Du kannst mich nicht täuschen, ich bin bei dir. Lebe so, als ob ich hörte, was du tust, ja, als ob ich es sähe. Willst du wissen, was mir von allem, was ich von dir höre, am meisten Freude macht? Dass ich nichts höre, dass die meisten von denen, die ich frage, nicht wissen, was du tust. Dies führt zum Heil, nicht zu verkehren mit unähnlichen, ganz anderes Wünschenden. Ich habe zwar die Zuversicht, du könnest nicht abgelenkt werden und werdest bei deinem Vorsatz beharren, auch wenn ein Schwarm von Verführern dich umgibt. Was ist es also, dass ich fürchte? Nicht, dass sie dich umwandeln, aber dass sie dich hindern, denn viel schadet auch, wer uns aufhält, zumal bei dieser Kürze des Lebens, das uns noch kürzer wird durch unsern Unbestand, indem wir es bald so, bald anders von vorn anfangen. Wir zerreißen es in Teilchen und zerstückeln es. Eile denn, teuerster Lucilius, denke, wie du deine Schritte verdoppeln würdest, wenn der Feind dir auf dem Nacken wäre, wenn du besorgtest, die Reiter sprengen heran und setzen den Fliehenden auf den Fersen nach. Und dies geschieht wirklich, man setzt dir nach. Beschleunige deinen Lauf und entkomme. Bringe dich in Sicherheit und betrachte oftmals, wie schön es sei, sein Leben zu vollenden, noch vor dem Tode, und dann mit Ruhe den Rest seiner Zeit zu erwarten und auf sich selbst zu stehen, in den Besitz eines glücklichen Lebens eingesetzt, das nicht glücklicher wird, wenn es länger wird. O, wann wirst du jene Zeit schauen, wo du einsehen wirst, dass die Zeit dich nichts angeht, wo du stille und friedsam, unbesorgt um den morgenden Tag, in dir selbst volle Genüge haben wirst. Was es denn sei, fragst du, dass die Menschen so begierig nach dem künftigen macht? Niemand gehört sich selbst an. Etwas ganz anderes, als einst deine Eltern dir wünschten, wünsche ich dir, nämlich die Verachtung aller jener Dinge, deren Fülle sie dir erfleht. Mit ihren Gelübden plündern sie viele, um dich zu bereichern. Denn was sie dir zuwenden, muss einem andern genommen werden. Ich wünsche dir den Besitz deiner selbst, damit der von unstäten Entwürfen umhergetriebene Geist endlich sicher und fest stehe, damit er an sich selbst Gefallen finde und nach Erkenntnis der wahren Güter, die man besitzt, sobald man sie erkennt, eines Zuwachses an Jahren nicht bedürfe. Der allein ist über die Notwendigkeit hinausgekommen, hat ausgedient und ist frei, welcher lebt nach vollendetem Leben. Ende von 32. Brief.